بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit unserer Unterrichtsreihe in 200 Fragen und Antworten in der Aqida von Sheikh Hafiz al-Hakimi, rahmatullahi alayhi, mit der 96. Frage, wo es heißt, wann gab es den ersten Unterschied in Bezug auf Tawhid? Also wann waren sich die Menschen uneinig über den Tawhid? Und erwähnte Ibn Abbas sagt, es gibt zwischen Nuh oder es gab zwischen Nuh und Adam 10 Jahrhunderte des Rechts, also wo die Menschen in Tawhid gelebt haben, wo sie Allah subhanahu wa ta'ala alleine, einzig und allein angebetet haben. Und dann sagt er, dann unterschieden sich die Meinungen in Tawhid. Also dann kam der Shaitan und hat sie in die Irre geführt. Und daraufhin bringt er den Vers, dann schickt Allah die Propheten als Verkünder frohe Botschaft und als Überbringer von Warnung. Und das geht zurück auf die Geschichte von Nuh a.s., also das Volk von Nuh, beziehungsweise das Volk, in dem Nuh entsandt wurde, wo 5 rechtschaffene Menschen oder Männer gelebt haben und sie gut, also richtig gut und anerkannt bei unter den Leuten waren. Und sie daraufhin, als sie dann daraufhin starben, kam der Shaitan zu ihnen, nicht von heute auf morgen, sondern über Jahrhunderte hinweg. Dann sagt er, schaut mal, die guten Menschen sind gestorben, lasst uns doch eine Erinnerung für sie machen. Und je nach Überlieferung, hier heißt es dann, lasst uns ihren Grab ein bisschen erhöhen, dass wir unterscheiden können. Später kam er dann, lasst uns doch das Grab ein bisschen höher machen oder die Namen draufschreiben. Oder dann nochmal später, lasst uns die Abbildung machen und bis daraus dann sozusagen Götzen entstanden sind, die sie dann angebetet haben. Und was auch in Surat Nuh erwähnt hat, wo es heißt, verlasst doch nicht eure Götter, verlasst doch nicht Wad und Suwa und Yaguth und Yauq und Nasra. Ja, das sind die Namen von den 5. Und unterlasst doch nicht, die anzubeten. Vorher waren es 5 rechtschaffene Männer und über Jahrhunderte hin, oder über Generationen hin, hat der Shaitan geschafft, dass sie angebetet werden. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Nuh a.s. Geschickt, auf dass er sie wieder zurück zum Tawhid sozusagen bringt. Und von da an hat sozusagen das Prophetenschaft angefangen, die Prophetenschaft. Und deswegen haben wir, der erste Prophet, der genannt wird, ist Nuh a.s., wie wir erwähnt haben. Und der letzte Prophet ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das werden wir in den kommenden Unterrichten sehen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.